denn bei uns gibt es einige Gäste zurück. Rote Politbotzen ohne Verstand schicken unser Geld ins gelobte Land. Was interessiert mich euer Tempelbad? Denn jede deutsche Eiche ist mir viel mehr wert. Eure Tora ist jüdische Achterliteratur. Die Nibelungen sind germanische Kultur. Holocaust Industrie, eure Ehre ist das Geld. Holocaust Industrie, ihr meint, euch gehört die Welt. Symbole wollt ihr verbieten, doch wir wissen, wir werden siegen. Eure Zeit ist nicht von Dauer, und dann pissen wir an die Klagemauer. Holocaust Industry, eure Ehre ist das Geld. Holocaust Industry, ihr meint, euch gehört die Welt. Und wir ziehen uns zwischen Brinkhorn, die unsere deutsche Wurzel.